Übereinstimmenden israelischen Medienberichten zufolge wurden 9 weitere mutmaßliche jüdische Extremisten verhaftet. Die Festnahmen erfolgten bei 2 Razzien in jüdischen Siedlungen im Westjordanland und stehen nach Polizeiangaben in direktem Zusammenhang mit dem Brandanschlag gegen eine palästinensische Familie. Eine der Siedlungen, in denen die Ermittler am frühen Morgen zugriffen, liegt nicht weit vom Ort des Anschlags, dem Dorf Duma nahe Nablus, entfernt. Vor 10 Tagen hatten Maskierte in der Nacht dort eine Brandbombe in ein Haus geworfen. Ein 18 Monate alter Junge kam ums Leben. Gut eine Woche später erlag auch der Vater seinen schweren Verletzungen. Die Mutter schwebt weiter in Lebensgefahr. Der Zustand des 4 Jahre alten zweiten Sohns der Familie ist nach Angaben der behandelnden Ärzte mittlerweile stabil. Die Sicherheitsbehörden vermuten nationalreligiöse jüdische Extremisten hinter dem Brandanschlag. Die Regierung spricht von jüdischem Terror und kündigt eine Nulltoleranzpolitik gegenüber den Tätern an. Premierminister Netanyahu versprach, man werde alles tun, um die Verantwortlichen zu fassen. Regierung und Sicherheitsbehörden stehen unter Druck. Ihnen wird vorgeworfen, in der Vergangenheit zu wenig gegen gewaltbereite jüdische Fanatiker unternommen zu haben. Gegen 2 bereits in der vergangenen Woche festgenommene Extremisten wurde nun die umstrittene sogenannte Administrativhaft verhängt. Sie erlaubt die Inhaftierung von Verdächtigen für zunächst 6 Monate ohne Prozess und kann danach immer wieder verlängert werden. Den Betroffenen muss weder mitgeteilt werden, warum sie festgenommen wurden, noch welche Beweise gegen sie vorliegen. Bisher wurde die Administrativhaft fast ausschließlich gegen Palästinenser angewendet. Aktuell gibt es rund 370 palästinensische Inhaftierte, die von dieser Art der Haft betroffen sind. Die Lage in den besetzten palästinensischen Gebieten ist seit dem Brandanschlag von Duma äußerst angespannt. Es gab mehrere Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften. Bei Terrorattacken radikaler Palästinenser wurden mehrere Israelis verletzt. Die radikal-islamische Hamas hat zu Anschlägen im Westjordanland aufgerufen.